Zufall, Abfall. Wir waren mit einer großen Fuhre in der Déchetterie im nächsten Dorf, um die Gipskartonreste aus der Mühle zu entsorgen. Als T das ankündigte, habe ich alle Säcke mit Plastikflaschen dazugepackt. Die lagerten schon seit Jahren dort, weil ich sie nicht in den Normalmüll werfen wollte. Jetzt gibt es dort tatsächlich einen kleinen Container für Plastikflaschen und ich bin sehr froh, sie endlich los zu sein. Es ist immer ein tolles Gefühl nach der Entsorgung. Ein scheußliches Wort. Juden wurden von den Nazis entsorgt, etc. Also nach der Déchet. Auf einem großen Platz mit versenkten Containern ringsum für Holz, Metall, Grünabfall, Glas, Papier und Encombrage. Da kommt einfach alles rein. Man schaut und fischt sehr selten etwas Brauchbares heraus, was eigentlich verboten ist. So haben wir einmal zwei schön geschnitzte Schranktüren gefunden und geborgen, eine für jeden von uns. Gestern stand ein kleines, ikonenartiges Heiligenbild auf dem Containerrand. T. meinte, das sei ein gutes Omen. Wofür? Überhaupt. Fast hätte ich es mitgenommen. Es war billig, aber hübsch gemacht. Das Ikonenhafte verfremdet für mich den üblichen christlichen Kontext. Und es wird deutlich, wie die idealisierte Darstellung von Mutter und Kind eben diese Beziehung heiligt und damit auch im Alltag schützt. Der goldgewirkte Hintergrund schimmert so durch den Alltag. Fühlt sich ganz anders an als unser Schmerzensmann. Wenn ich auf diese Weise daran denke, sollte ich hinfahren und es holen. Nein, die Gelegenheit ist vorbei. Ich bin alt, will nicht mehr anhäufen, habe schon zu viele Bilder und das Internet. Aber es war poetisch anzuschauen dort auf dem Container und ich hätte das Teil retten sollen. Vielleicht hatte jemand anderes den Impuls. Vielleicht hätten wir beide, T. und ich, es genommen, wenn wir allein gewesen wären. Seltsamer Gedanke, die Scham vor dem Sakrosankten. Mit seinem Satz vom guten Omen hat er den vergoldeten Heiligenschein auf diesem kleinen, unscheinbaren Bildchen über den ganzen Platz ausgebreitet. Das ist natürlich überinterpretiert. Fiktional. Warum nicht?